Unter der Woche wird geschlafen, Nacht durchgemacht auf Tasch, die Dunkelheit verblasst. Sei ruhig, mach mir Platz, bleibe wach, einen kleben und relax, dann ein paar Texte schreiben. Hier geht's um Rappen, geht's um Technik, geht's um Baker-Fighten. Hier geht's drum, echt zu bleiben, denn dies verdienen auch Respekt zu zeigen. Aber nicht immer braucht man Stress vermeiden, nur vorbereiten auf die Runde Nummer 2. Aber beleidigst du beim Battle, hauen die Jungs dir eine rein. Keine Zeit für deinen Scheiß, schnapp mir Brajo, mach mein Kopf klar. Und wie so oft mir bisschen Otto, Flasche, Cocktail. Rockstar, hey, it's real game, no gimmicks. Ein, zwei Takes, kein Fake, kein Image, bringt nix. Digga, deine Tapes sind billig, schon alleine, weil nicht auf dem Cover steht, was drin ist. Ich seh keine Gegner, nur Hass und blinden Neid. Aber Homie, ich bin hier die Einzige, was Bescheid. Ich find's witzig, doch es bringt nix. Ihr steht ganz oben auf der Hitlist. Verschickt es, ich geb nen Fick, euch ist es wichtig. Doch es bringt nix. Ich bring den Shit von hier bis Blit, Digga, geh verpiss dich. Ihr seid noch unerfahren, ich bin Rock Superstar. In meinem Viertel bin ich Star, denn hinter dem Gürtel in dem Tütchen steckt mein Name. Zerfetzt ein Part, Rap-Bretter auf dem Markt. Und nach etwa 2-3 Bars können Rapper nicht mehr atmen. Warte, Tiefsinn ist tief zwischen den Bars zu finden. Denn wie erwartet bring ich Lieder, die nach Straße klingen. Weil da nur Wahrheit drin ist und purer Hass. Dein Viertel vibriert zu dem Bass übelst krass. Und weil du Bauer nicht gewöhnt bist, an die Stadt kommt irgendwann nachts irgendein Typ und fuck dich ab. Pam, fuck ich nicht lang, eine Combo macht dich platt. Wenn ich dann 2 Minuten später komm, sowas geht ab. Ich bin Bratko, ich krieg einen Kaufpreis. Gästeliste Vader, ich geh feiern und die Homies checken Packle an die Raver. Blues aus dem Block, die Seine geht aufs Haus. Hey, Sludilo, gib mir Applaus, ich bin ich raus. Ich find's witzig, doch es bringt nix. Ihr steht ganz oben auf der Hitlist. Verschickt es. Ich geb nen Fick, euch ist es wichtig. Doch es bringt nix. Ich bring den Shit von hier bis Blit, Digga, geh verpiss dich. Ihr seid noch unerfahren, ich bin Rock Superstar.